Morning, my dear amazing devotional friends. Guten Morgen, meine lieben wunderbaren Andachtsfreundin. Wir reden darüber, was der Heilige Geist im Leben eines Christen tut. Das nächste, worüber wir reden, ist, dass er Sicherheit gibt, dass du gerettet bist. Do you know, I just don't like these political corrections inside of the church. Und wisst ihr, ich mag nicht diese politische Korrektheit innerhalb der Gemeinde. You know, we say so many nice things to so many of our Christian brothers that we know exactly don't help anybody. Wo wir unseren Geschwistern so viele liebe Dinge sagen, von denen wir genau wissen, dass sie nicht weiterhelfen werden. You know, this was really hard actually for Daniel in the beginning. Und am Anfang war das sehr schwierig für Daniel, als er mit mir umherreiste. And people asked me all sorts of things and I looked him in the eyes and I said, nope, they're praying. Wenn die Leute zu mir kamen und mit mir sprachen und ich schaute ihnen in die Augen und sagte, nein, ich bete nicht für dich. I said, because that's not gonna help nothing. It's not gonna do anything. Und ich erklärte ihnen, das wird nichts helfen, das wird nichts ändern, wenn ich bete. It's like to be nice and in reality we don't even help people. Und wir mögen es immer so lieb und nett zu sein und dabei helfen wir überhaupt nicht. That's not love. Das ist nicht Liebe. So many people, you know, they come and they say, you know, I prayed this in this prayer, but I'm not sure if I'm really saved. So viele Leute kommen und sagen, ja, weißt du, ich habe dieses Gebet der Rettung nachgesprochen, aber ich bin nicht sicher, ob ich wirklich gerettet bin. You should do. Und was machen wir normalerweise? Ah, you said the prayer, you're fine, you're saved. Ja, du hast das Gebet nachgesprochen, alles gut, du bist errettet. I tell them, well, you're probably not saved. Aber ich sage ihnen jeweils, ja, dann bist du wahrscheinlich nicht errettet. How can you say that, Reinhard? Reinhard, wie kannst du dir sagen? I tell you why. Und ich kann dir sagen, wieso. Look what Romans 8:16 says. Schau, was Römer 8:16 sagt. The Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. Der Geist selbst gibt Zeugen zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So if the Holy Spirit doesn't give witness to your spirit that you're a child of God, you're probably not a child of God. Also wenn der Heilige Geist nicht deinem Geist Zeugnis gibt, dass du ein Kind Gottes bist, dann bist du wahrscheinlich kein Kind Gottes. You're a creation of God. Du bist ein Geschöpf Gottes, eine Schöpfung Gottes. How do you know that you're a child of God? Und die Leute sagen mir, wie weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Because the Holy Spirit gives witness. Ja, weil der Heilige Geist das Zeugnis gibt. He tells my spirit and my spirit knows. Er sagt es meinem Geist und mein Geist weiß es. You know, there's no scripture that encourages us to tell people that they are children of God. Wisst ihr, da gibt es keine Schrift, die sagt, wir sollen den Leuten versichern, dass sie Kinder Gottes sind. I do convince them that they are saved. Oder sie zu überzeugen, dass sie errettet sind. The work of the wonderful Holy Spirit. Das ist die Arbeit unseres wundervollen Heiligen Geistes. Christians would stop being politically correct. Ah, ich möchte, dass die Christen aufhören, so politisch korrekt zu sein. Last time when I was ministering in Germany. Und das letzte Mal, als ich in Deutschland am Dienen war, long line of people. Da hatte es eine lange Schlange von Leuten. Everybody wants prayer. Und alle wollten Gebet. There were actually a whole bunch of people that never wanted any prayer. Aber da gab es ganz viele Leute, die nie Gebet wollten. There was a couple who waited for a whole hour. Und da war ein Ehepaar, das eine ganze Stunde gewartet hat in der Schlange. When it was their turn, they said this to me. Und als es dann an ihnen war, haben sie mir das gesagt. Anything, we just wanted to say thank you for teaching us the new covenant. Our lives have changed so much. Wir wollen gar nichts. Sie wollten dir nur Danke sagen, dass du der neue Bund lehrst. Unsere Leben haben sich so verändert. But one woman was in line. She looked really, really distraught. Aber eine Frau war in der Schlange und sie sah sehr verzweifelt aus. I said, what do you need, ma'am? Und ich sagte, was brauchen Sie? She said, I need prayer, I need prayer, I need prayer. She was really distraught. Und sie sagte, ich brauche Gebet, ich brauche Gebet. Und sie sah sehr verzweifelt aus. What prayer do you need? Und ich fragte, ja, was für Art Gebet denn? She said, my son-in-law did not even congratulate me to my birthday because he doesn't even talk to me. Und sie sagte, mein Schwiegersohn hat mir nicht mal zum Geburtstag gratuliert und er redet nicht mit mir. I said, you don't need prayer, you need to forgive. Und ich habe gesagt, Sie brauchen kein Gebet, aber Sie müssen ihm vergeben. Vergeben Sie ihm, lassen Sie ihn los und hören Sie auf, so selbstzentriert zu sein. Life is not about you. Weil das Leben dreht sich nicht nur um Sie. It falls apart because somebody doesn't say happy birthday to you and now you want a little prayer to fix it. It doesn't work. Wenn dein Leben auseinanderfällt, weil jemand nicht frohen Geburtstag gewünscht hat, dann wird auch ein kleines Gebet dieses Problem nicht lösen. Correct. Wir dürfen nicht so politisch korrekt sein. Holy Spirit gives assurance. If people are not sure, Well, you need to make sure that they can say. Der Heilige Geist gibt Zeugnis. Das heißt, wenn die Leute nicht sicher sind, dann müsst ihr sicherstellen, dass sie errettet werden. How many people have no assurance of salvation and they tell other Christians? Wie viele Christen sind sich gar nicht sicher, ob sie errettet sind und sie sagen das anderen Christen? You're just trying to comfort them and speak nice words to them and don't even know that let them go to hell by doing. Und die anderen Christen versuchen einfach nett mit ihnen zu sein, sie zu trösten und ihnen zu versichern, dass sie schon gerettet sind und wissen gar nicht, dass sie so zur Hölle lassen gehen. Mach das nicht. Wenn sie errettet sind, dann gibt der Heilige Geist Zeugnis. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn das nicht so ist, dann ist die Bibel nicht wahr. He's not just only living inside of. Aber der Heilige Geist lebt nicht nur in uns. He does something else. Er macht noch etwas anderes. Completely fills us. Er erfüllt uns total. You know, there are several scriptures, Acts 2 verse 4, Acts 4, 31. Und da gibt es verschiedene Schriftstellen, zum Beispiel Apostelgeschichte 2, 4, Apostelgeschichte 4, 31. They were filled with the Holy Spirit. Es sagt da, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden. There is a difference between the Holy Spirit being inside of you or you being filled with. Und weißt du, da gibt es einen Unterschied, ob du vom Heiligen Geist erfüllt wirst oder ein bisschen von ihm hast. Water in your glass, or I can fill the water completely. Ich kann ein bisschen Wasser in dein Glas gießen oder dein Glas füllen. What's the difference? Was ist der Unterschied? If I put half of water, if I put water in your glass until it's half full. Wenn ich Wasser in dein Glas gieße, bis es halb voll ist, I can put a lot of dirt in there too. Dann kann ich immer noch ganz viel Schmutz da reinfüllen. And there's still water in there. Aber da ist immer noch Wasser drin. But if the glass is completely filled with water, that means there's no room for anything else, no more dirt. Aber wenn das Glas total mit Wasser gefüllt ist, dann hat es keinen Platz mehr für Schmutz. We should not only have the Holy Spirit living inside of us, we need to be filled with him to the top. Wir sollten nicht nur den Heiligen Geist haben, der in uns lebt, sondern gefüllt mit ihm sein, bis ganz oben. See you tomorrow. Okay, wir sehen uns morgen.